Als ich 17 war, sollte eines Nachts ein sehr großer Komet erscheinen. Mein Vater und ich fuhren mit unserem Wagen auf einen Hügel und betrachteten ihn. Das war sehr frustrierend, weil man ihn immer nur aus den Augenwinkeln sah, also im peripheren Teil des Gesichtsfelds. Das liegt daran, dass für die Nachtsicht die Seiten der Netzhaut zuständig sind, während am Tag der mittlere Bereich aktiv ist. Der Komet bot ein herrliches Bild, und ich hätte ihn gern richtig betrachtet, aber immer wenn ich ihn direkt ansah, verschwand er. Es blieb immer dieses unbehagliche Gefühl, dass ich ihn eigentlich nicht richtig sah. Ganz ähnlich ist es, wenn unser Fühlen uns einen kurzen Eindruck davon vermittelt, wie das ist, ein anderes Holon zu sein. Sobald wir nach diesem Eindruck greifen, entgleitet er uns. Und mit unserer Erfahrung von Fühlen, Gewahrsein, Energie ist es ebenso. Bei intensiver Meditation oder auch bei alltäglichen Verrichtungen wird uns vielleicht ein kurzer Einblick zuteil, aber sobald wir ihn festzuhalten versuchen, entzieht er sich uns. Unser Denken legt sich wie ein Schleier darüber. Aber der Schritt von der toten Welt zur lebendigen Welt besteht eben darin, dass wir beharrlich üben, diese kurzen Begegnungen mit der Fühlen-Gewahrsein-Energie zu erhaschen, um immer wieder zu sehen, dass Holons keine getrennten Dinge sind. Um ein anderes Holon zu fühlen, kann es sogar leichter sein, sich ihm nicht direkt zuzuwenden, sondern erst einmal dem Raum, der es umgibt. Du könntest zum Beispiel in den Garten gehen oder, wenn du gerade in der Stadt bist, in einen Park. Stell dich irgendwo hin, achte ein paar Augenblicke auf deinen Atem und dann auf die Empfindungen deines Körpers. Jetzt wende dich dem deinen Körper umgebenden Raum zu. Lass dein Fühlen gewahr sein, in diesen Raum hinaustasten. Bleib so ein paar Minuten stehen, dein Gewahrsein in den Raum ausgebreitet und nimm wahr, wie du dich fühlst. Vielleicht fühlst du dich bedroht, vielleicht erfrischt, vielleicht ist es ein aufwühlendes oder bereicherndes oder heilendes Erlebnis. Du musst deinem Fühlen nicht unbedingt einen Namen geben, nimm es nur einfach wahr. Aber wenn du mit einem Namen besser zurechtkommst, ist das auch in Ordnung. Jetzt such eine zweite Stelle auf und mach es noch einmal. Lass dein Fühlen Gewahrsein in den Raum hinaustasten. Dann an einer dritten Stelle. Achte auf die Unterschiede. Jetzt kannst du dasselbe mit bestimmten Holons tun. Stell dich neben einen Baum und nimm ihn mit deinem Fühlen Gewahrsein auf. Wie fühlst du dich? Dann dasselbe bei einem anderen Baum oder bei einem Felsen. Wie fühlst du dich jetzt? Zu Hause kannst du auch anders vorgehen, um ein Gefühl für die Dinge zu bekommen. Nimm dir einen Gegenstand, den du besonders schön findest und an dem du hängst. Stell ihn irgendwo hin, wo er ganz für sich allein vor einem klaren Hintergrund steht. Betrachte ihn eine Weile. Verfolge seine Linien, lass seine Farben, seine Stofflichkeit, seine Eigenart auf dich wirken. Jetzt mach deinen Blick weicher, lass den Gegenstand unscharf werden und nimm den ihn umgebenden Raum auf. Es könnte sein, dass dieser Raum einen energetischen Eindruck auf dich macht. Achte bei diesem unscharfen Sehen auf deine Gefühle gegenüber diesem Gegenstand und mögliche Wahrnehmungsänderungen. Du kannst das mit jedem Gegenstand tun, auf den dein Blick gerade fällt. Zuerst betrachtest du ihn in der gewohnten Weise. Dann lässt du den Blick weich werden und achtest auf die Einzelheiten des Holons und des umgebenden Raums und auf alle Veränderungen der Wahrnehmung und des Fühlens. Achte auch auf plötzliche Gedanken oder Gefühle, die mit dem Gegenstand gar nichts zu tun haben. Du erinnerst dich sicher an das kleine Experiment zur Frage der Fernsichtigkeit, von dem ich im vorigen Brief erzählt habe. Mich hat dieses Erlebnis gelehrt, auf die unverhofften kleinen Eindrücke oder Eingebungen zu achten und nicht auf das, was ich mir darüber zusammenreime. Das Gleiche gilt, wenn du zu fühlen versuchst, wie es ist, ein anderes Holon zu sein. Etwas ganz Wichtiges möchte ich zu diesen kleinen Übungen noch anmerken. Streng dich nicht an. Bleib ganz unverkrampft. Wenn du dich anstrengst, werden dir Gedanken kommen, ob du es wohl schaffen wirst, und dann entwischt es dir. Wie der Komet am Nachthimmel, wenn man ihn unbedingt direkt sehen will. Es muss Spaß machen.